Türe und lauter als die Fischerköhle. Wir sitzen wie auf Rom und warten auf einen Anruf vom Bull. Die Texte, die sind stets verkehrt und die Musik nicht besser her. Ob er sich reimt, das drückt uns nicht auf, nicht auf einem Schlag entspricht. Auch nicht auf einem Schlag entspricht. Wir sehen nicht gut aus und wir kleiden uns nicht das Rest, was uns wichtiger erscheint. Wir sind super im Bett. Wir sehen nicht gut aus und wir kleiden uns nicht das Rest, was uns wichtiger erscheint. Wir sind super im Bett. Andere können nur Coverversionen und verdienen damit ihre Millionen. Wir machen unser eigenes Ding, haben Spaß dabei und das nicht zu gering. Anders als Milli Vanilli sind wir echt, sehen besser aus als Gildo Horn. Seid doch ehrlich, es wär doch gerecht, wären wir in den Top Ten ganz vorn. Andere können nur Coverversionen und verdienen damit ihre Millionen. Wir machen unser eigenes Ding, haben Spaß dabei und das nicht zu gering. Anders als Milli Vanilli sind wir echt, sehen besser aus als Gildo Horn. Seid doch ehrlich, es wär doch gerecht, wären wir in den Top Ten ganz vorn. Unsere Message ist klar und wir reden nicht drum rum. Die Musik ist nicht so toll, doch die Texte sind schon dumm. Wenn drei Lenöre die Bude rocken, bleibt weder die Kehle noch das Auge trocken. Die drei Lenöre stehen immer unter Feuer, die drei Lenöre sind uns nicht geheuer. Drei Lenöre, was für eine Zahl, die Musik ist echt nervig, eine richtige Qual. Die Texte sind bescheuert, sind fast nicht mehr wahr. Drei Lenöre sind die besser, drei Lenöre sind da. Bevor drei Lenöre nach Hause laufen, gehen sie noch schnell den Orangensaft saufen. Drei Lenöre, die sind immer breit, drei Lenöre, die sind immer bereit. Wir sind die 1, 2, die 3 Lenöre und entschuldige, wenn ich dich beim Wichsen störe. Unsere Message ist klar und wir reden nicht drum rum. Die Musik ist nicht so toll, doch die Texte sind schon dumm. Wenn 3 Lenöre die Bude rocken, bleibt weder die Kehle noch das Auge trocken. Die 3 Lenöre stehen immer unter Feuer, die 3 Lenöre sind uns nicht geheuer. 3 Lenöre, was für eine Zahl, die Musik ist echt nervig, eine richtige Qual. Die Texte sind bescheuert, sind fast nicht mehr wahr. 3 Lenöre sind die besser, 3 Lenöre sind da. Bevor 3 Lenöre nach Hause laufen, gehen sie noch schnell den Orangensaft saufen. 3 Lenöre, die sind immer breit. Drei Lenöre, die sind immer bereit.